Gott mein Fels und meine Burg. Nur auf dich ich ewig hoffe, Gott meine sichere Zuversicht, mein Zufluchtsort und mein Retter. Aus der Tiefe meiner Not, da rief ich dich, mein Vater, o erhöre mich und erhörte mich, erhörte mich. Aus dem Himmel hörte all mein Flehen. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Halt, mein Fels, meine Burg und mein sicherer Zufluchtsort. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Halt, mein Fels, meine Burg und mein sicherer Zufluchtsort. Deine starke Retterhand zog mich aus dem tiefen Abgrund. Herr, du erleuchtest meine Nacht, entzündest mir meine Leuchte. Aus der Tiefe meiner Not, da rief ich dich, mein Vater, du erhöre mich und erhörte mich, erhörte mich. Aus dem Himmel hörte all mein Flehen. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Halt, mein Fels, meine Burg und mein sicherer Zufluchtsort. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Halt, mein Fels, meine Burg und mein sicherer Zufluchtsort. Ich will preisen dich, mein Gott, deinen Namen will ich singen. Du bist mein rettender Not, mein Heil bist du, mein Erlöser. Aus der Tiefe meiner Not, da rief ich dich, mein Vater, o erhöre mich und erhörte mich, erhörte mich. Aus dem Himmel hörte all mein Flehen. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Halt, mein Fels, meine Burg und mein sicherer Zufluchtsort. Ich liebe dich, Herr, mein Gott, mein starker Halt, mein Fels, meine Burg und mein sicherer Zufluchtsort.